Fragebogen 14, Nummer 1. Worauf müssen Sie als Schiffführer von Reiseantritt hinsichtlich der Seekarten und Seebücher achten? Antwort: Auf Vollständigkeit der Unterlagen und deren Berichtigung auf den neuesten Stand. Nummer 2. Wo finden Sie Angaben über Brückensignale? Antwort: In den See- und Hafenhandbüchern und in den Seekarten. Nummer 3. Welche Unterlagen steht Ihnen zur Verfügung zur Berichtigung von britischen Seekarten, die nicht von den NFS erfasst werden? Antwort: Die britische Notice to Mariners. Nummer 4. Nennen Sie zwei Möglichkeiten der Ortsbestimmung, wenn Sie nur ein Objekt mit bekannter Merkmalen, zum Beispiel Leuchtturm, in Sicht haben. Antwort 1. Peilung und Abstand, Feuer in den Kim-Radar-Abstand. 2. Peilung und Lotung. Nummer 5. Aus welchen nautischen Publikationen können Sie Sperr- und Verbotsgebiete mit Ihren Grenzen ersehen? Antwort: Aus den Seekarten, Bekanntmachungen für Seefahrer, in Klammern BFS, und nautischen Warnnachrichten, in Klammern NWN. Nummer 6. Welche Bedeutung haben die Angaben NIP-Zeiten, zum Beispiel Springzeit, für die Gezeitenströmung? Antwort: Zur Springzeit setzen die Gezeitenströmen zum ZT deutlich stärker als zur NIP-Zeit. Nummer 7. Was bedeutet die Abkürzung GPS? Antwort: Global Positioning System. Nummer 8. Wann kann man sich auf die Verfügbarkeit und Anzeigen von AIS-Signalen anderer Fahrzeuge verlassen? Nennen Sie die wesentlichen Voraussetzungen. Antwort: Andere Fahrzeuge werden nur angezeigt, wenn das Fahrzeug auch sendet, das heißt, wenn 1. das Fahrzeug mit AIS ausgedrückt ist, 2. das sendende Fahrzeug AIS nicht abgeschaltet hat, in Klammern darf der Kapitän allerdings nur bei bestimmten zwingenden Gründen, 3. GPS aktiv ist und 4. aus Kapazitätsgründen, zum Beispiel durch zu viele Schiffe in einem Seegebiet, gleich Target Overflow, keine Fahrzeuge ausgeschlossen werden. Nummer 9. Welcher Abstand muss magnetisierbare Materialien von Magnetkompass haben? Antwort: Mindestens 1 Meter. Nummer 10. Sie sehen in der Dämmerung in der Nordsee in der Zufahrt zur Jade einen großen Tanker mit der üblichen Lichterführung, auf den kurzer Zeit später die Lichter rot-weiß-rot senken, übereinander zusätzlich zu den Fahrtlichtern gesetzt werden. Welche rechtlichen Bedeutung hat die geänderte Signalgebung für Sie? Antwort: Beim Erreichen des Geltungsbereiches der Seestroh kennzeichnet sich der Tanker als weggerecht Schiff, das als manövrierbehindertes Fahrzeug gilt. Dieses so gekennzeichnete Fahrzeug muss im Falle einer Kollisionsgefahr ausgewichen werden. Aufgabe 11. Wie müssen Sie sich verhalten, nachdem Sie ein vorgeschriebenes Ausweichmanöver eingeleitet haben? Antwort: Der Erfolg des Manövers ist laufend zu überprüfen, bis das andere Fahrzeug klar passiert ist. Nummer 12. Welchen Fahrzeugen muss eine Motorjacht ausweichen? Antwort 1. Manövrierunfähigen Fahrzeugen, 2. manövrierbehinderten Fahrzeugen, 3. fischenden Fahrzeugen, 4. Segelfahrzeugen, 5. gegebenenfalls einem anderen Maschinen-N-Fahrzeug. Nummer 13. Wie haben Segelfahrzeuge in einem Fahrwasser der Seestroh untereinander auszuweichen, wenn sie nicht deutlich die Richtung eines Fahrwassers folgt? Antwort: Sie haben untereinander nach der Regel der KVR auszuweichen, wenn sie dadurch vorfahrtberechtigten Fahrzeugen nicht gefährden oder behindern. Aufgabe 14. Was muss ein Sportfahrzeug in Bezug auf das Fahrwasser beachten, wenn es außerhalb des Fahrwassers fährt? Antwort: Außerhalb des Fahrwassers ist so zu fahren, dass klar erkennbar ist, dass das Fahrwasser nicht benutzt wird. Aufgabe 15. Während einer Revierfahrt erkennen Sie ein Signal an Land, jeweils schwarze Signalkörper. 1. Was bedeutet diese Signale? 2. Welche Signale wird stattdessen nachts gezeigt? Antwort: 1. Außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung. 2. Nachts Rundumlichter rot, rot, grün, senkrecht übereinander. Nummer 16. Gilt das Marpol-Übereinkommen grundsätzlich auch für Sportfahrzeuge? Antwort: Das Marpol-Übereinkommen gilt grundsätzlich für alle Schiffe, somit auch für Sportfahrzeuge. Nummer 17. Welche Bedeutung für die Wetterentwicklung hat ein Halo um die Sonne und ein Hof um den Mond? Antwort: Wolkenaufzug, meist Chirostratus, gegebenenfalls Niederschlag und Wetterverschlechterung. Nummer 18. Wie weht der Wind über See in Bodennähe um ein Hochdruckgebiet 2? Mit wie viel Grad Änderung in den Windrichtungen müssen Sie etwa rechnen? Antwort: Der Wind weht nicht parallel zu den Isobaren, er ist rückgedreht und weht aus dem Hoch hinaus 2, ein bis 2 Strich bzw. ca. 10 Grad bis 20 Grad. Nummer 19. Sie segeln mit einer Yacht Raumschotts. Nach der nächsten Tonne müssen Sie anluven. Wie wird sich die wahre Windgeschwindigkeit auf Ihren Windmesser-Anemometer entwickeln? Antwort: Sie bleibt unverändert. Nummer 20. Sie wollen einen Tören in einem für Sie fremden Küstenrevier fahren. Wie können Sie sich über mittlere Windverhältnisse für bestimmte Jahreszeiten oder Monate informieren? Antwort: In den entsprechenden Hafen, Revierführern, außerdem zum Beispiel in Monatskarten. Aufgabe 21. Welcher Seegang ist in Lee, kleiner Insel, zu erwarten? Antwort: Kreuzlaufender See, die meist kurz und kabelig ist. Nummer 22. Was bedeutet der Begriff Kategorie im Zusammenhang mit der CE-Zeichen für Wassersportfahrzeuge? Antwort: Mit der Kategorie legt der Hersteller fest, in welchem Fahrgebiet, bis zu welcher Windstärke und bis zu welcher charakteristischen Wellenhöhe das Fahrzeug sicher betrieben werden kann. Nummer 23. Welches kleine Material und Kleinwerkzeug muss an Bord jederzeit greifbar sein? Antwort: Zeisinge, Benzelwerk, Tape, Reserveschenkel, Schenkelöffner, Bordmesser und Kombizange. Nummer 24. Das Unterlieg Ihres Vorsegels killt. Was ist die Ursache? Antwort: Der Hohlpunkt der Schot liegt zu weit vorne. Nummer 25. Was soll nach dem Anlassen der Maschine kontrolliert werden? Antwort 1: Kühlwasserdurchlauf, 2: Öldruck und Ladung, 3: Motorgeräusche und 4: Auspuffgas. Nummer 26. Worauf müssen Sie vor dem Setzen des Großsegels achten? Welche Gefahr besteht nach dem Setzen des Großsegels, solange der Wind von vorne kommt? Antwort 1: Großschott und Baumniederhöhe müssen ausreichend Lose haben. 2: Das Großfeil muss freilaufen und darf nicht vertörend sein. 3: Verletzungsgefahr durch Schlagen Großbaum. Nummer 27. Warum kann eine Lehküste bei schwerem Wind einer Segeljacht gefährlich werden? Antwort: Wenn die Yacht nicht freikreuzen kann, droht Strandung. Nummer 28. Worauf müssen Sie bei Ihrer Automatierkettungsweste hinsichtlich der Funktionssicherheit achten? Antwort: Auf regelmäßige Wartung, Wartungsfälligkeit erkennbar an der farbigen Serviceplakette. Nummer 29. Warum soll der Crew vor Reisebeginn die Funktionen des Ankergeschirrs und die Durchführung des Ankermanövers eingewiesen werden? Antwort: Damit jeder den Anker sicher ausbringen und einholen kann. Nummer 30. Wie erkennen Sie, ob der Anker hält? Antwort 1: Vibration von Kette und Trosse prüfen. 2: Einrucken des Ankers prüfen. 3: Durch wiederholte Peilung und gegebenenfalls Schätzungen des Abstandes zu anderen Schiffen oder zu Landmarken. 4, falls GPS vorhanden ist, die Ankeralarmierung einschalten. Fragebogen 14, Nummer 1. Worauf müssen Sie als Schiffführer von Reiseantritt hinsichtlich der Seekarten und Seebücher achten? Antwort: Auf Vollständigkeit der Unterlagen und deren Berichtigung auf den neuesten Stand. Nummer 2. Wo finden Sie Angaben über Brückensignale? Antwort: In den See- und Hafenhandbüchern und in den Seekarten. Nummer 3. Welche Unterlagen steht Ihnen zur Verfügung zur Berichtigung von britischen Seekarten, die nicht von den NFS erfasst werden? Antwort: Die britische Notice to Mariners. Nummer 4. Nennen Sie zwei Möglichkeiten der Ortsbestimmung, wenn Sie nur ein Objekt mit bekannter Merkmalen, zum Beispiel Leuchtturm, in Sicht haben. Antwort 1: Peilung und Abstand, Feuer in den Kim-Radar-Abstand, 2: Peilung und Lotung. Nummer 5. Aus welchen nautischen Publikationen können Sie Sperr- und Verbotsgebiete mit Ihren Grenzen ersehen? Antwort: Aus den Seekarten, Bekanntmachungen für Seefahrer in Klammern BFS und nautischen Warnnachrichten in Klammern NWN. Nummer 6. Welche Bedeutung haben die Angaben NIP-Zeiten, zum Beispiel Springzeit, für die Gezeitenströmung? Antwort: Zur Springzeit setzen die Gezeitenströme zum ZT deutlich stärker als zur NIP-Zeit. Nummer 7. Was bedeutet die Abkürzung GPS? Antwort: Global Positioning System. Nummer 8. Wann kann man sich auf die Verfügbarkeit und Anzeigen von AIS-Signalen anderer Fahrzeuge verlassen?